Nach dem Dinner wollte sie ihr Klavier ausprobieren. Sie ging zu ihm hin, aber die Noten, auf die ihr Blick zuerst fiel, waren eine Oper von Willoughby für sie besorgt, die einige ihrer Lieblingsduette enthielt und auf dem Umschlag ihren eigenen Namen in seiner Handschrift trug. Das kam nicht in Frage. Sie schüttelte den Kopf, legte die Noten beiseite und nach ein paar kurzen Läufen über die Tasten klagte sie über Schwäche in den Fingern und schloss das Instrument wieder, erklärte dabei aber mit Entschiedenheit, sie wolle in Zukunft viel üben. Der nächste Vormittag brachte kein Nachlassen dieser glückverheißenden Anzeichen, im Gegenteil. Da die Nachtruhe sie an Leib und Seele gestärkt hatte, blickte und sprach sie mit noch echterer Lebhaftigkeit, indem sie sich auf Margarets Rückkehr freute und von dem gemütlichen, dann wieder vollständigen Familienkreis und ihren gemeinsamen Beschäftigungen und fröhlicher Gesellschaft als dem einzigen wünschenswerten Glück sprach. »Wenn das Wetter beständig ist und ich wieder bei Kräften bin«, sagte sie, »machen wir gemeinsam jeden Tag lange Spaziergänge. Wir gehen zu dem Bauernhof unterhalb der Wiesenhänge und sehen, was die Kinder machen. Wir gehen zu Sir Johns neuen Pflanzungen in Barton Cross und nach Abbeyland. Und wir gehen oft zu den alten Ruinen des Klosters und versuchen herauszufinden, wie weit die Fundamente früher gereicht haben. Ich weiß, wir werden glücklich sein. Ich weiß, der Sommer wird glücklich vergehen. Ich werde nie später als um 6 aufstehen und von da an bis zum Dinner werde ich die Zeit zwischen Musik und Lesen teilen. Ich habe meine Pläne gemacht und bin entschlossen, mit einem ernsthaften Lernprogramm zu beginnen. Unsere eigene Bibliothek kenne ich zu gut, als dass sie mir mehr als bloße Unterhaltung bieten könnte. Aber im Herrenhaus gibt es viele sehr lesenswerte Werke und andere, modernere Bücher kann ich, wie ich weiß, von Oberst Brandon leihen. Wenn ich nur 6 Stunden pro Tag lese, habe ich im Laufe eines Jahres allerlei gelernt, was mir jetzt, wie ich deutlich spüre, fehlt. Elinor ehrte sie für einen Plan, der auf so edlen Motiven beruhte, obwohl sie lächeln musste, dass dieselbe überschwängliche Einbildungskraft, die zu so viel schwermütiger Lustlosigkeit und so vielen egoistischen Klagen geführt hatte, jetzt für Übertreibung in einem Programm sorgte, das an sich auf vernünftiger Beschäftigung und beispielhafter Selbstbeherrschung beruhte. Elinors Lächeln verwandelte sich allerdings in einen Seufzer, als sie sich erinnerte, dass sie ihr Willoughby gegebenes Versprechen noch nicht erfüllt hatte, und sie fürchtete, sie musste etwas berichten, das Marian in neue Unruhe stürzen und wenigstens vorübergehend die angenehme Aussicht auf ausgefüllte Besinnlichkeit zerstören könnte. Gewillt, die böse Stunde hinauszuschieben, beschloss sie deshalb zu warten, bis die Gesundheit ihrer Schwester weniger anfällig war. Aber sie fasste den Entschluss nur, um ihn wieder aufzugeben. Es vergingen 2 oder 3 Tage seit Marians Rückkehr, bevor das Wetter für eine Rekonvaleszentin wie sie zum Ausgehen gut genug war. Aber schließlich brach ein milder, heiterer Tag an, wie er den Wünschen der Tochter und den Bedenken der Mutter entsprach, und Marian erhielt die Erlaubnis, auf Elinors Arm gestützt, auf dem Weg vor dem Haus so lange auf und ab zu wandern, bis sie müde wurde. Die Schwestern machten sich langsam auf den Weg, wie es Marians seit ihrer Krankheit nicht beanspruchten Körperkräften entsprach, und sie waren erst so weit vom Haus entfernt, dass sie einen freien Blick auf den Hügel, den wichtigen Hügel hinter dem Cottage hatten, als Marian, den Blick darauf gerichtet, stehen blieb und ruhig sagte, »Dort, genau dort«, sie wies mit der Hand hin, »über den Buckel, dort bin ich gestolpert, und dort habe ich Willoughby zum ersten Mal gesehen.« Ihre Stimme versagte bei der Erwähnung seines Namens, aber sie nahm sich augenblicklich zusammen und fügte hinzu, »Ich bin dankbar, dass ich die Stelle mit so wenig Schmerz betrachten kann. Können wir je wieder davon sprechen, Elinor?« Sie sagte es zögernd. »Oder ist es falsch? Ich kann jetzt, hoffe ich, darüber reden, wie es sich gehört.« Elinor forderte sie zärtlich auf, sich auszusprechen. »Bedauern«, sagte Marian, »darüber bin ich hinaus, soweit es ihn betrifft. Ich will gar nicht mit dir darüber sprechen, was ich früher für ihn empfunden habe, sondern was ich jetzt für ihn empfinde. Wenn ich nur in einer Hinsicht sicher wäre, wenn ich glauben könnte, dass er nicht immer eine Rolle gespielt, mich nicht immer betrogen hat. aber vor allem, wenn ich wüsste, dass er nie ganz so verdorben war, wie ich es mir manchmal seit der Geschichte mit dem unglücklichen Mädchen in meiner Angst eingebildet habe. Sie hielt inne. Elinor hörte die Worte mit großer Freude und antwortete, »Wenn du das wüsstest, meinst du, wärest du beruhigt?« »Ja. Davon hängt mein Seelenfrieden auf doppelte Weise ab, denn es ist nicht nur schrecklich, einen Menschen, der einem das gewesen ist, was er mir war, solche Absichten zu unterstellen, sondern wie stehe ich dabei vor mir selber da?« Nur eine ganz unverzeihlich leichtsinnige Zuneigung konnte mich in die Lage bringen, in der ich jetzt bin. »Wie«, antwortete ihre Schwester, »erklärst du dir denn sein Verhalten?« »Ich halte ihn... Ach, wie gerne würde ich ihn nur für unbeständig halten, für sehr, sehr unbeständig.« Elinor sagte nichts weiter. Sie überlegte, ob es ratsamer sei, ihrer Schwester ihre Geschichte gleich zu erzählen oder sie aufzuschieben, bis Marian sich kräftiger fühlte, und sie bewegten sich ein paar Minuten schweigend im Schneckentempo vorwärts. »Ich wünsche ihm ja nicht zu viel Gutes«, sagte Marian mit einem Seufzer, »wenn ich ihm wünsche, dass seine geheimen Gedanken nicht unangenehmer sind als meine. Er leidet dabei trotzdem noch genug.« »Vergleichst du dein Verhalten mit seinem?« »Nein. Ich vergleiche es mit dem, was es hätte sein sollen. Ich vergleiche es mit deinem.« Unsere Lage hatte so wenig Ähnlichkeit. Sie hatte mehr Ähnlichkeit als unser Verhalten. Verteidige nicht aus Nachsicht, meine liebe Elinor, was dein Urteil verdammen muss. Während meiner Krankheit habe ich nachdenken können, habe ich Zeit und Ruhe zu ernsthaften Überlegungen gehabt. Lange bevor es mir so gut ging, dass ich widersprechen konnte, war ich meiner Gedanken völlig mächtig. Ich dachte über die Vergangenheit nach. Ich sah in meinem eigenen Verhalten seit dem Beginn unserer Bekanntschaft mit ihm im vergangenen Herbst nichts als eine einzige Folge von unklugen Handlungen mir selbst und von Herzlosigkeit anderen gegenüber. Ich sah, dass meine eigenen Empfindungen mein Leiden verursacht hatten und dass mein Mangel an Widerstandskraft dabei mich fast ins Grab gebracht hätte. Meine Krankheit, das wusste ich genau, hatte ich nur mir selbst zuzuschreiben. Und zwar durch eine solche Vernachlässigung meiner eigenen Gesundheit, dass ich sie schon damals als falsch empfand. Wäre ich gestorben, es wäre ein selbstzerstörerischer Akt gewesen. Ich kannte die Gefahr nicht, in der ich schwebte, ehe sie vorüber war. Aber bei den Empfindungen, die diese Überlegungen hervorriefen, wundere ich mich über meine Genesung, wundere mich, dass gerade der unbändige Wille zu leben, Zeit für Reue meinem Gott und euch allen gegenüber zu haben, mich nicht auf der Stelle getötet hat. Wäre ich gestorben, wie unglücklich hätte ich besonders dich, meine Pflegerin, meine Freundin, meine Schwester zurückgelassen. Du, die in letzter Zeit meinen ganzen nörgelnden Egoismus, die Regungen meines Herzens miterlebt hat, wie hätte ich in deiner Erinnerung weitergelebt? Und auch meine Mutter. Wie hättest du sie trösten sollen? Ich kann für meine Abscheu vor mir selbst gar keine Worte finden. Immer wenn ich in die Vergangenheit zurückblickte, sah ich eine Pflicht, die ich vernachlässigt, oder eine Schwäche, der ich nachgegeben hatte. Alle haben unter mir gelitten. Die Güte, die unendliche Güte von Mrs. Jennings, habe ich mit Undankbarkeit und Verachtung beantwortet. Den Middletons, den Palmers, den Steels, sogar allen entfernten Bekannten gegenüber war ich unverschämt und ungerecht, ohne Verständnis für ihre Vorzüge und voller Gereiztheit, gerade über ihre Aufmerksamkeiten. John, Fanny, ja, sogar um sie, so wenig sie auch verdienen, habe ich mich weniger gekümmert, als es sich gehört. Aber dir, dir mehr als allen anderen, sogar mehr als meiner Mutter, habe ich Unrecht getan. Ich und nur ich kannte dein Herz und deine Sorgen. Und wozu hat mich das veranlasst? Nicht einmal zum Mitgefühl, das dir oder mir zugute gekommen wäre. Ich hatte dein Beispiel vor Augen, aber wozu war es gut? Habe ich deshalb mehr Rücksicht auf dich und dein Wohlergehen genommen? Habe ich deine Geduld nachgeahmt oder dir irgendwelche Aufgaben abgenommen, indem ich mich beteiligt habe an den Pflichten, die die Höflichkeit im Allgemeinen und die Dankbarkeit im Besonderen erforderten, die du bisher ganz allein auf dich genommen hattest? Nein. Und ob ich dich für unglücklich oder für zufrieden hielt, Weder Pflicht noch Freundschaft konnten mich zu Anstrengungen veranlassen. Ich gestand niemandem außer mir Kummer zu, trauerte nur dem Herzen nach, das mich verlassen und mir Unrecht getan hatte, und überließ es dir, für die ich grenzenlose Liebe zu empfinden behauptete, um meinetwillen unglücklich zu sein. Hier brach der atemlose Redestrom ihrer Selbstvorwürfe ab, und Elinor, bemüht zu beschwichtigen, wenn auch zu ehrlich zu schmeicheln, spendete ihr unverzüglich Lob und Zuspruch, die ihre Offenheit und Reue so sehr verdienten. Marian drückte ihr die Hand und erwiderte: »Du bist so gut. Bei mir wird es erst die Zukunft beweisen. Ich habe meinen Plan gemacht, und wenn es mir gelingt, ihn auszuführen, dann werde ich meine Gefühle beherrschen und mein Temperament zügeln. Sie werden andere nicht mehr belästigen und mich nicht mehr quälen. Ich werde nun ganz für meine Familie da sein. Du, meine Mutter und Margaret sollen mir künftig alles bedeuten. Euch wird meine ganze Zuneigung gehören. Von euch, von meinem Zuhause soll mich in Zukunft nichts mehr weglocken. Und wenn ich doch in Gesellschaft verkehre, dann nur um zu zeigen, dass ich meinen Hochmut aufgegeben, mein Herz geöffnet habe und dass ich all die Höflichkeiten, die kleinen Pflichten des Lebens mit Verständnis und Nachsicht ausüben kann. Und Willoughby, zu behaupten, dass ich ihn bald oder dass ich ihn jemals vergessen werde, wäre vergebens. Weder veränderte Umstände noch veränderte Einstellungen können die Erinnerung an ihn auslöschen. Aber sie soll nicht überhand nehmen. Sie soll von Frömmigkeit, Vernunft und ständiger Beschäftigung beherrscht werden. Sie hielt inne und fügte mit gesenkter Stimme hinzu: »Wenn ich nur sein Herz kennte, würde alles leichter.« Elinor, die schon seit einiger Zeit, ohne der Entscheidung näher gekommen zu sein, überlegte, ob es angebracht oder unangebracht sei, ihren Bericht unvermittelt zu riskieren, hörte dies, und da sie einsah, dass bloßes Nachdenken keine Probleme löste, ein Entschluss aber alle, fand sie sich bald mitten in ihrer Erzählung. Sie entledigte sich der Aufgabe, wie sie hoffte, mit Takt, indem sie ihre gespannte Zuhörerin behutsam vorbereitete, die wesentlichen Punkte, auf die Willoughby seine Entschuldigung stützte, einfach und ehrlich darstellte, seiner Reue Gerechtigkeit widerfahren ließ und lediglich die Versicherungen seiner anhaltenden Neigung abschwächte. Marian sagte kein Wort. Sie zitterte. Ihre Augen waren zu Boden gerichtet und ihre Lippen wurden noch weißer, als sie von der Krankheit ohnehin schon waren. Tausend Fragen drängten sich ihr auf, aber sie wagte nicht, eine zu äußern. Sie lauschte jeder Silbe mit atemloser Spannung. Unwissentlich drückte ihre Hand die ihrer Schwester, und Tränen liefen ihre Wangen hinunter. Aus Angst, sie könne ermüden, führte Elinor sie zum Haus zurück, und da sie sich leicht vorstellen konnte, wie neugierig sie sein musste, obwohl sie dies durch keine Frage auszudrücken wagte, sprach sie, bis sie die Tür des Hauses erreicht hatten, von nichts anderem als Willoughby und ihrer Unterhaltung mit ihm, und gab sorgfältig jede Einzelheit seiner Erzählung und seines Aussehens dabei wieder, wo diese Einzelheiten ihr unverfänglich erschienen. Sobald sie das Haus betreten hatten, ließ Marian ihre Schwester mit einem Kuss voller Dankbarkeit und den durch ihre Tränen kaum verständlichen Worten »Erzähl Mama davon«, allein, und ging langsam die Treppe hinauf. Elinor machte keinen Versuch, die sinnvolle Einsamkeit, die sie suchte, zu stören, und während sie in Gedanken ungeduldig das Ergebnis vorausnahm und sich entschloss, das Thema wieder anzuschneiden, falls es Marian nicht tun sollte, betrat sie das Wohnzimmer, um ihre Abschiedsbitte zu erfüllen. Mrs. Dashwood hörte die Rechtfertigung ihres früheren Günstlings nicht ohne Rührung. Sie freute sich von Herzen, dass er mindestens von einem Teil der ihm unterstellten Schuld freigesprochen werden konnte. Sie bedauerte ihn. Sie wünschte ihm alles Gute. Aber die früheren Empfindungen für ihn wollten sich nicht wieder einstellen. Nichts konnte seinen Treuebruch und seine Charakterschwäche rückgängig machen und ihn Marian wiedergeben. Nichts konnte das Wissen auslöschen, was sie durch ihn gelitten hatte, oder sein unverantwortliches Verhalten Eliza gegenüber beseitigen. Nichts konnte ihm deshalb ihre frühere Sympathie wiedergewinnen oder Oberst Brentons Interessen beeinträchtigen. Hätte Mrs. Dashwood wie ihre Tochter Willoughbys Geschichte von ihm selbst gehört, wäre sie Zeuge seiner Verzweiflung und unter dem unmittelbaren Eindruck seines Gesichtsausdrucks und seines Benehmens gewesen, dann wäre ihr Mitgefühl mit ihm wahrscheinlich größer gewesen. Aber es stand weder in Elinors Macht, noch entsprach es ihrem Wunsch, Gefühle, wie sie sie bei seiner ausführlichen Erzählung zuerst empfunden hatte, in anderen zu wecken. Nachdenken hatte sie besonnener gemacht, und sie sah Willoughbys Verfehlungen mit nüchterneren Augen an. Ihr lag lediglich daran, die schlichte Wahrheit wiederzugeben und ohne gefühlvolle Ausschmückungen, die die Fantasie in die Irre führten, nur solche Tatsachen darzustellen, die seinem Charakter wirklich entsprachen. Als sie abends alle drei wieder zusammen waren, fing Marian freiwillig wieder von ihm zu sprechen an, aber dass sie es einige Mühe kostete, ging aus der unruhigen, gespannten Nachdenklichkeit, in der sie vorher eine ganze Zeit lang dagesessen hatte, der Röte, die ihr ins Gesicht stieg, und ihrer unsicheren Stimme deutlich hervor. »Ich möchte euch beiden versichern«, sagte sie, »dass ich alles so sehe, wie ihr es von mir erwarten könnt.« Mrs. Dashwood hätte sie auf der Stelle mit einer beschwichtigenden, zärtlichen Geste unterbrochen. Hätte Elinor, die gerne die unvoreingenommene Meinung ihrer Schwester hören wollte, sie nicht schnell mit einem Zeichen zum Schweigen gebracht. Marian fuhr langsam fort. »Es ist eine große Erleichterung für mich, was mir Elinor heute Vormittag erzählt hat. Ich habe nun genau das gehört, was ich hören wollte.« Die Stimme versagte ihr vorübergehend, aber sie fasste sich wieder und fügte mit größerer Ruhe als vorher hinzu: »Nun bin ich vollkommen zufrieden und wünsche mir nichts anderes. Ich wäre nie mit ihm glücklich geworden, wenn ich all dies erfahren hätte, und früher oder später wäre das der Fall gewesen. Ich hätte kein Vertrauen, keine Achtung gehabt. Ich wäre nie darüber hinweggekommen.« Ich weiß«, rief ihre Mutter. »Glücklich mit einem Mann von so lockerem Lebenswandel. Mit jemandem, der den Frieden unseres liebsten Freundes und des anständigsten Charakters zerstört hat. Nein. Meine Marian hat kein Herz, das mit solch einem Mann glücklich werden könnte. Ihr Gewissen, ihr sensibles Gewissen hätte all das empfunden, was das Gewissen ihres Mannes hätte empfinden sollen.« Marian seufzte und wiederholte: »Ich wünsche mir nichts anderes.« »Du siehst die Sache genau so«, sagte Elinor, »wie man sie mit nüchternem Verstand und klarer Einsicht sehen muss. Und ich vermute, du siehst wie ich nicht nur hierin, sondern in vielen anderen Umständen Grund genug zu der Überzeugung, dass deine Heirat auf jeden Fall viele Sorgen und Enttäuschungen mit sich gebracht hätte, in denen du an seiner so viel weniger verlässlichen Neigung wohl kaum eine Stütze gehabt hättest. Hättest du ihn geheiratet, du wärst immer arm gewesen. Seine Verschwendungssucht gibt er sogar selber zu, und sein ganzes Verhalten macht klar, dass ihm das Wort Selbstverleugnung kaum geläufig ist. Seine Ansprüche und deine Unerfahrenheit bei einem geringen, sehr geringen Einkommen hätten euch in eine Lage gebracht, die für dich dadurch nicht weniger drückend geworden wäre, dass du vorher nichts davon wusstest und nicht damit rechnetest. Dein Sinn für Ehre und Anstand hätten dich, sobald du dir über deine Situation im Klaren gewesen wärst, doch dazu verleitet, so sparsam wie möglich zu wirtschaften. Und vielleicht wärst du sogar damit durchgekommen, solange du durch diese Sparmaßnahmen deine eigenen Ansprüche eingeschränkt hättest, aber darüber hinaus. Und wie hätte auch die strikteste Haushaltsführung deinerseits den Ruin aufhalten können, der schon vor deiner Hochzeit begonnen hätte? Hättest du darüber hinaus, und sei es aus noch so triftigen Gründen, versucht, seine Vergnügungen zu beschneiden, muss man da nicht befürchten, dass du, anstatt bei seinem Egoismus seine Zustimmung zu gewinnen, dir nur den Zugang zu seinem Herzen erschwert und ihn dazu veranlasst hättest, die Verbindung zu bedauern, die ihn in so viele Schwierigkeiten stürzte?